Gesicht war ein stilles Niederbrennen, nie ganz ausgelöscht. Spiel nochmal, es time goes by. Spiel nochmal, es time goes by. Play the guns again and again. Play the grandson again and again. Play the grandson. Casablanca, es time goes by.